Sommerzeit, das ist die schönste Zeit. Im Schlumpfenland macht sich die Sonne breit. Weiße Möwen gleiten rings im Kreis umher. Schlumpfkinder spielen froh am Meeresstrand. Verliebte Schlümpfe gehen Hand in Hand und schauen hinaus aufs dunkelblaue. Rhythmus klingt in jedem Ohr. Die Schlümpfe stirben, legt den Rhythmus vor. Der Oberschlumpf steigt mit der Stier dran kräftig ein. Alle Schlümpfe tanzen fröhlich mit. Das ist der neue Schlümpfe-Reggae-Hit. Ach, könnte es doch das ganze Jahr nur Sommer sein. Sommer ist die schönste Zeit. Nur frohe Schlümpfe weit und breit. Reggae-Rhythmus und das Meer. Den Winter gibt es dir nicht mehr. Schlumpf liegt unterm Sonnendach. Baby Schlumpf macht mit den Eimern Krach. Und Papa Schlumpf genießt sein kühles Schlumpfenbier. Ups! Spielen mit dem Ball im weichen Sand. Surfen mit den Wellen an den Strand. Im warmen Wasser schwimmen, ja, das kann man hier. Sonne färbt den Himmel rot. Am Horizont ein kleines Schlumpfenboot. Kinder werden nun ganz sanft ins Bett gebracht. Bunte Lampions am Himmelszelt. Ein Feuerwerk, das noch die Nacht erhält. Bis am nächsten Tag die Sonne wieder lacht. Sommer ist die schönste Zeit. Nur frohe Schlümpfe weit und breit. Reggae-Rhythmus und das Meer. Den Winter gibt es hier nicht mehr. Rhythmus klingt in jedem Ohr. Die Schlümpfe stirben, legt den Rhythmus vor. Der Oberschlumpf steigt mit der Stier dran kräftig ein. Alle Schlümpfe tanzen fröhlich mit. Das ist der neue Schlümpfe-Reggae-Hit. Ach, könnte es doch das ganze Jahr nur Sommer sein. Sommerzeit, das ist die schönste Zeit. Im Schlumpfenland macht sich die Sonne breit. Weiße Möwen gleiten rings im Kreis umher. Schlumpfkinder spielen froh am Meeresstrand.